In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Wir schreiben den 12. November 2019. Heute Morgen hat es in einer Tour geregnet. Nicht sonderlich heftig, aber kontinuierlich. Und da ich mal gucken wollte, ob die Kurze morgens nicht pennen wollte, haben wir den Tag einfach auf den Vormittag einfach zu Hause verbracht und sie hat durchaus geschlafen. Hust, hust. Und weiß gar nicht, was ich zwischendurch gemacht habe. Ich glaube, ich habe versucht, mein Blade ZTE nicht irgendwie hacken kann oder neue Android-Software draufspielen kann. Und da habe ich mir auch gedacht, warum will ich das eigentlich machen? Was macht Android besser? Ich benutze eigentlich immer nur die Apps. Und die Apps funktionieren ja weiterhin hin. Also was ist eigentlich der Unterschied zu kommenden Android-Versionen? Das weiß ich gar nicht. Und da davon auch eigentlich überhaupt nichts geklappt hat und das ZTE, was ich da habe, ich glaube 2016 rausgekommen ist, noch super funktioniert und schick aussieht und keine sonderlich guten Fotos machen kann, aber das war es dann auch. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir spontan vielleicht mal so als missfallend auffallen würde. Aber ich glaube, da tut sich dann auch eigentlich nichts mehr. Da wird nicht mehr groß was geknackt werden. Die Leute, die in der Lage sind zu knacken, die befassen sich mit ganz anderen Handys. Und ja, dann ist das halt so. Ich habe das ja auch relativ günstig bekommen. Ich glaube, wir wollten meiner Mutter ein Handy schenken und ich habe ihr meins geschenkt und ich habe das hier übernommen als neues Ding oder sowas oder irgendwie so. Die Königin hat mich da ja mal verdacht, dass ich da mal sehr eigensinnig dann unterwegs bin. Aber immerhin habe ich dafür ein eigenes Telefon dann, ich erinnere mich gerade wieder, eingelöst. Also man konnte das ZTE unter Einlösung eines Handys günstiger bekommen. Und meine Mutter hat dann mein altes Acer bekommen. Ich erinnere mich auch wieder, das war das alte Acer. Das ist hat auch was für sich. Also ich meine, es natürlich hätte auch keinen großartigen Gegenwert mehr gehabt und ist halt benutzt und hat aber keine Kratzer, hat ein robusteres Display und auch die schöneren Farben eigentlich. Also es ist ein bisschen kleiner, glaube ich, und ein bisschen breiter dafür und von der Optik ist es eigentlich wirklich schöner. Kann nicht so viele Apps, aber meine Mutter benutzt halt auch nicht viele Apps. Also insofern war das damals ein durchaus passender Tausch. Ja, und aber dann gucke ich mal, ob man das hier vielleicht nicht doch knacken kann. Aber es ist das zweite Mal jetzt schon misslungen, hat nicht so wirklich funktioniert. Diesmal mit irgendeiner Fehlermeldung, dass irgendein Chipset nicht passend wäre und ja, was weiß ich denn von den Chipsets des ZTE Blade V7 Lite? Herzlich nix. Ja. Aber ich habe immerhin gestern, irgendwie hatte ich noch eine kleine Micro-SD-Karte. Und die habe ich in das ZTE eingebaut, weil ich ja den Freenet-Funk-Vertrag gekündigt habe. Das war so ein Vertrag, der stellt sich eigentlich zweimal im Monat online für 69 Cent und dann hat man die Möglichkeit halt ziemlich gut laufende Flatrates zwischendurch zu starten. Aber dieser Vertrag, der ging irgendwie so jede Woche los. Also irgendwie war da eine Fehlfunktion und bei Freenet gibt es halt keinen Kundenservice, der sowas in den Griff kriegen könnte. Man wird bloß blöd vertröstet und auf so einen Blödsinn habe ich dann auch überhaupt keinen Bock. Dann lasse ich das lieber mit den monatlichen Kosten für so einen Vertrag, den ich halt gerade auch wirklich nicht nutze, weil ich unterwegs nicht rumsurfe. Einerseits und andererseits halt eine Internetverbindung habe über die Netz, Club. Ich weiß nie, wie der Kram heißt. Netzclub Netz ist das, glaube ich. Da habe ich also unterschiedlich unterwegs durchaus Internet, was nicht dazu reicht, Videos zu gucken, aber WhatsApp würde sich zum Beispiel aktualisieren, wenn man das braucht. Aber bislang brauche ich halt nicht mal das. Und die Kartenprogramme, die funktionieren halt auch alle ohne Internet. Und da ich dann unterwegs eigentlich nur Podcasts höre oder Hörbücher und ansonsten maximal mal telefoniere, was auch schon selten genug vorkommt, reicht mir das an technische Unterstützung unterwegs. Da brauche ich selten unbedingt eine Flatrate, die funktioniert. Also eigentlich brauche ich keine Flatrate unterwegs, die funktioniert. Und bei Freenet ist halt auch nicht gesagt, ob, wenn du sagst von wegen, schalte ich mal an, ob der halt sofort online geht oder ob der halt Stunden braucht, um zu starten. Also das ist alles noch so ein Ding, was in der Entwicklung ist. Grundsätzlich interessant, aber es funktioniert halt noch nicht. Also für einige schon. Es gibt halt eben so Powersurfer, die sonst was für Gigabytes da tagtäglich brauchen. Und in irgendeiner Form ist das dann für die auch günstiger als andere Verträge, glaube ich. Nur weil ich da keine Ahnung von habe, was die Verträge denn jetzt eigentlich so kosten. Und das ist sicherlich auch billiger als meine Internet- und Handykosten aus der Anfangszeit. Da hatte ich auch mal einen riesen Batzen an Kohle ausgegeben, weil sich da das, glaube ich, im Internet noch minütlich abgerechnet hat oder irgend sowas. Und da habe ich irgendwann mal nicht auf die Zeit geguckt und dann hatte ich eine schöne Rechnung. Das ist aber alles halt auch schon wieder 20 Jahre her. Und seitdem drücke ich die Kosten, wo es eigentlich nur geht. Weil ich also diesen Reiz da zu Hause ausleben kann und ich brauche nicht unterwegs. Ja, und das spielt auch in die Richtung, die der Flussgiesel da. Eine der letzten, ich merke mir nie, welche Folge das ist. Er hat sie auch nicht nummeriert, der faule Sack. Also er hat angekündigt, dass er seinen Kabelanschluss kündigen wird. Weil er eigentlich nur Netflix, glaube ich, benutzt oder halt auf anderem Wege irgendwas guckt, aber halt nicht über die normale Leitung und sowas. Und die habe ich durchaus noch zur Berieselung am Laufen. Da hatte ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Medical Detectives anzustellen, weil es so arschlangweilig ist, dass man dabei einpennen kann. Brauche ich gerade aber nicht, weil ich abends halt müde genug bin durch die kurze. Und nicht unbedingt spontan um 5 aufwache. Ohne Grund, sondern maximal, wenn die kurze da rumpiepst, dann hat man einen Grund halt aufzustehen, was zu tun. Und wenn ich mich dann noch zu ihr lege, um sie zu beruhigen, weil dann pennt sie manchmal auch ein bisschen länger. Brauche ich halt keinen Fernseher. Ich habe halt, was man sich halt auch angewöhnen kann, ist eigentlich ja, Podcasts zu hören oder irgendwas auf die Ohren zu hauen, wenn man im Bett liegt oder wenn man müde werden will, abends statt den Fernseher anzumachen. Ja, und das alte Thema ist, es läuft halt nur noch Schrott in der x-ten Wiederholung und selbst. Ja, manchmal gucke ich gerne oder habe ich gerne CSI an und selbst das kommt so langsam so in den Modus. Selbst Folgen, die man eigentlich noch nie gesehen hat, weil ich habe nicht alles von den Kram da gesehen, eigentlich so nur sehr wenig. Gemessen an der Vielzahl der Folgen, die es bei dem Kram da alle gibt. Selbst das nervt mich, also selbst wenn ich die Folgen nie gesehen habe, der Aufbau ist halt immer derselbe und ja, selbst das finde ich irgendwie so, ne? Also die Art, es gibt keine Überraschungen und sowas und die einzelnen Handeln auf ihre Art und Weise immer gleich. Das sind halt selbst Folgen, die neue Thematiken behandeln, im Grunde total langweilig. Ja, und der Flussgiesel hat halt auch erzählt, dass ihm da die Zeit für zu schade ist und das ist eigentlich ein altbekanntes Motiv. Von Geisteswissenschaftlern. Ich meine, also Philosophen hassen das Wort Geisteswissenschaften, weil das ist halt auch irgendwie so alles so Nichtssagendes. Denn Physiker haben es im Grunde ja auch mit dem menschlichen Geist zu tun. Das hat ja auch alles so, kriegt dadurch Relevanz, dass Menschen sich mit Dingen befassen. Und das ist kein Ausschlusskriterium, über sowas wie Soziologie zu sagen, das wäre eine Geisteswissenschaft. Aber die Leute wissen halt relativ gut, was man meint, wenn man davon spricht. Und das ist schon ein bisschen her. Ich habe meinen damaligen Professor, also bei dem, den nenne ich immer den, bei dem ich sehr viel gemacht habe. Ich habe auch bei anderen viel gemacht, aber bei dem habe ich ja viel gemacht. Und der, den habe ich mal gefragt. Eigentlich war der auch noch Hausmann zu Hause. C4-Professur hat er. Und was ist das? C3 ist kleiner, hat er C3 gehabt. Oder? Ist C4 kleiner? C4 ist kleinere Professur. Er hat eine kleinere Professur gehabt. Weil er halt auch Hausmann gewesen ist, hat andere abgelehnt. Also ein bisschen Kohle kam dann durchaus rein. Und hat aber auch noch Violinkonzerte gegeben, spaßeshalber. Und dann habe ich ihn halt irgendwann mal gefragt, nachdem er auch noch erzählt hat, was er für Fremdsprachen alle so spricht, wie man das denn alle so voneinander kriegt und sowas. Und das Erste, was er sagte, war, ich gucke kein Fernsehen. Ich weiß nicht, ob er das je gemacht hat. Ich weiß nicht, was für eine Vorstellung er vom Fernsehen hat, aber das war das Erste, was er sagte, ja, ich gucke kein Fernsehen. Dann hat man abends wahrscheinlich schon sehr viel Zeit. Ne? Wenn man dann abends wirklich noch 4 Stunden irgendwie so oder 3 Stunden noch irgendwie so rumarbeitet, ich glaube, da hat man ordentlich was von. Bei uns zu Hause ist die Königin, unterhält sich dann gerne abends, deswegen man dann im Wohnzimmer sitzt und ein bisschen quatscht und manchmal auch den Fernseher anmacht, weil ab und zu Fernsehen gucken finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das Blöde ist halt, es lohnt sich dann, wenn man was Interessantes hat. Und man muss natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Man kann nicht bei jedem Kram von vornherein sagen, das ist gut oder ist eben nicht gut. Manchmal ist auch seichte Unterhaltung ganz okay. Aber oft ist halt auch so, was war das denn jetzt schon wieder? Und das Schwierige bei dem Netflix-Kram und wie die Sender und Streamer ja alle heißen, ist, das habe ich glaube ich schon mal behandelt, nicht? Also das, es denen ja daran gelegen sein muss, die Leute lange vor der Flimmerkiste zu halten, dann lohnt sich das für die. Das heißt, Serien müssen halt deswegen halt ausgewalzt werden und werden halt dementsprechend schon konzipiert. Und das ist bei Chuck das erste Mal deutlich mir aufgefallen, wie sich das auswirkt, wenn du unterschiedliche Schreiber an einer Serie hast. Da startet eine Serie mit unheimlich vielen schönen Ideen und hat eine runde Geschichte und dann kommen mal irgendwelche anderen Schreiber rein und plötzlich ist es sehr lahm und seicht und tritt auf der Stelle. Und dann startet eine neue Staffel und hat schon wieder Schwung und verliert, sind irgendwie so noch 2-3 Folgen. Und das ist schon ein bisschen nervig, ja, aber man denkt sich auch, das ist jetzt wirklich schade. Also macht doch dann 5 Folgen weniger und haltet irgendwie das Niveau, anstatt irgendwelche nichtssagenden Folgen dazwischendurch zu hauen. Das war übrigens bei The Politician auch so, wo zwischendurch eine komplette Folge über eine Wahl an einer Schule vonstatten geht, wo sie halt über einen wählenden Schüler eine Geschichte erzählen, die völlig langweilig ist, die nichts zu irgendwas beiträgt. Und das war einfach nur Pausenfüllerei. Und das war schon ziemlich nervig. Ich meine, die Hauptfiguren waren dann auf einmal die Nebenfiguren und ja, es obliegt dem Künstler, es so zu machen, wie er es für richtig hält. Aber vielleicht sollte man irgendwann dann doch gucken, wer macht die Serie und was kann man davon erwarten. Und sind das dieselben, die einen schon mal so gelangweilt haben während einer Staffel, um halt die 12 Folgen zusammenzukriegen, wenn die Story das eigentlich nicht trägt. Dann doch vielleicht eher das sein lassen. Ja, was wir geguckt haben, was ganz okay gewesen ist, war Living With You, kein sonst was. Living With Yourself heißt es. mit Paul Rudd, eine Dr. Jekyll Mr. Hyde Variante, der aber auch mit der ersten Staffel schon ein bisschen Luft ausgeht. Und wenn man so weiß, was die Vorbilder sind oder sich klar macht, was die Vorbilder sind, dann wird das Ganze auch schnell, okay, da geht's also hin und das war's dann auch. Und ja, The Long Shot haben wir angefangen zu gucken und ist ein relativ typischer Seth Rogen-Film mit ein paar Witzen unter der Gürtellinie oder keine Ahnung was, aber schon in die Richtung und durchaus nett und unterhaltsam, keiner mit Charlize Theron, ich glaube so heißt sie, die immer noch ziemlich hübsch aussieht. Ich glaube, die ist da auch schon 20 Jahre als hübsche Blondine und in Hollywood-Filmen unterwegs. Und ja, der Film ist ganz nett und sticht dadurch heraus, dass der Rest der Unterhaltungsmaschinerie gerade ziemlich langweilig ist. Das hat auch einer von den Schreibern festgehalten. Der hat festgehalten, es gab in diesem Fernsehjahr kein herausstechendes neues Format. Das ist schon merkwürdig, weil das gab es ja selbst, ich glaube, als die Autoren gestreikt hatten, hatten die immer noch Kram, der immer noch ausstrahlungswürdig war und noch interessanter als das, was sie heute meistgehend so zeigen. Hust, hust. Ja, und gelesen habe ich noch, dass ein Vertreter der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf meinte, also es wäre nicht mehr die Frage der Juden in Deutschland, ob sie ausreisen, sondern eigentlich nur wann. Das ist auch schon merkwürdig. Also man greift ja jüdische Mitbürger jetzt nicht unbedingt an, weil es ist ja relativ fix, kommt man in die Ecke, dass es antisemitisch wäre. Aber man sollte auch einen Juden kritisieren können, ohne dass es gleich irgendwie so antisemitisch aufgefasst werden würde, weil alles andere ist ja irgendwie albern. Und mit so einer Aussage, alle 130.000 Juden, gibt es so viele, so wenig, weiß ich gar nicht, in Deutschland in Haftung zu nehmen, das finde ich auch ziemlich unangebracht. Weil es einfach unheimlich viele Leute gibt, die hier verwurzelt sind, die ihre Jobs hier haben und das würde nicht so einfach gehen, dass man das Land verlässt, gerade wenn man eigentlich in der Ecke wohnt, die eigentlich ziemlich ruhig ist, wo nicht viel passiert. Gerade wenn es so liberale Juden gibt, Jüdinnen und Juden, die halt ihren Glauben gar nicht ausleben. Ne? Also warum sollte man denen unterstellen, sie wollten jetzt schon wieder hier auswandern wollen. Das heißt schon wieder, es klingt natürlich immer sofort, ne? Daneben. Aber in Halle, das war halt wirklich zunächst einmal war das ein Einzelfall. Das ist natürlich auch ein Kampfbegriff. Alle Leute schreiben auf Twitter, ja, Einzelfall, Einzelfall. Und es ist natürlich ein Einzelfall, wenn nicht gerade zwei Leute unterwegs sind, die auf Synagogen ballern oder auf andere Glaubenseinrichtungen. Der wird vielleicht seine Helfer gehabt haben oder Unterstützer, aber das ist halt noch ein Vielleicht und da muss man mehr zu wissen, als zu, ja, dem gleich schon irgendwie so eine groß angelegte Aktion zu unterstellen. Das Ding ist eigentlich auch, wenn es diese Netzwerke gibt, die zusammenarbeiten, die haben zwar schon Dinge angerichtet, die unvorstellbar gewesen sind. Aber eigentlich waren diese Ereignisse relativ selten. Also die drei Verstörten aus Chemnitz, die schienen mir doch, die hatten ein gewisses Netzwerk, das kann man jetzt nicht so abstreiten und sowas, aber es sind schon komische Seelen, die einfach ihre Leben aufgeben für so eine beknackte Idee. Also das scheint mir kein Standard zu sein von Leuten, dass deren Gesinnung dazu führt, von wegen, ah ja, und im Endeffekt gebe ich mein Leben auf. aber das ist ein weites Thema. Wir sind schon wieder zu Hause. Gucken gleich mal in den Kühlschrank, ob das, was ich eingekauft habe, mit dem, was wir noch haben, irgendwie in Einklang zu bringen ist. Und dann würde ich sagen, 20 Minuten sind rum, das reicht wirklich für heute. Lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.